Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit am Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, gestern haben wir uns unterhalten über den Iman an die Bücher bzw. Schriften Allahs. Und heute setzen wir dieses Thema fort und beenden es heute bei Ibnillah ta'ala und Allahs Erlaubnis. Das erste, was wir uns heute anschauen möchten, ist die Verfälschung der Bücher vor dem Koran al-Karim. Allah hat nämlich im Koran al-Karim uns mitgeteilt, dass diejenigen Schriften, die er vorher offenbart hat, zum Teil abgeändert worden sind. Und das nennt man auf Arabisch Tahrif. Und diese Sache lesen wir an mehreren Stellen im Koran al-Karim, unter anderem in Surat al-Baqarah, in der 75. Aya, lesen wir die folgende: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Die bedeutet übersetzt ungefähr: Begehrt ihr etwa, ihr Muslime, begehrt ihr etwa, dass sie euch glauben, gemeint sind die Juden, wo doch ein Teil von ihnen bereits das Wort Allahs gehört hat, es danach wissentlich verfälscht hat, nachdem sie es begriffen hatten. Und wir haben gesagt, der Tahrif, die Verfälschung, als wir über die Namen Allahs und seine Eigenschaften gesprochen haben, gesagt, es gibt zwei Arten von Verfälschung. Und beides haben die Kinder Israels mit der Tora gemacht. Einmal ist die Verfälschung im Sinne von, dass man Worte hinzufügt oder wegnimmt vom Koran. Auf der anderen Seite ist die Verfälschung hinsichtlich der Bedeutung. Ja, dass sie sagen, das bedeutet nicht das, was da steht, sondern es bedeutet eigentlich etwas anderes. Das nennt man Tahrif al-Ma'na und das andere nennt man Tahrif al-Lafaf. Und beide diese Arten, sowohl die wörtliche Verfälschung als die Verfälschung hinsichtlich der Bedeutung, beides haben die Kinder Israels mit der Tora gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin in Surat al-Ma'idah, Vers 41, diese Beweise sind deswegen sehr wichtig, weil manche Leute, sie denken, dass der Koran, im Koran steht ja, dass der Koran bestätigt das, was vorher war. Manche Leute denken, das bedeutet deswegen, dass die Tora und das Evangelium heutzutage ebenfalls noch so da ist, wie es früher da gewesen ist. Das hat eine hat mit anderen nichts zu tun. Und die Ayat sind sehr deutlich. In auch die folgende Ayat in Surat Al-Ma'idah, Surah 5, Vers 41. Allah sagte, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. Das heißt, sie verdrehen den Sinn der Worte. Oder wortwörtlich eigentlich heißt es, sie verdrehen oder sie verfälschen oder sie entrücken die Worte von ihrer richtigen Stelle. Sie entrücken die Worte von der, das heißt, sie verschieben die Worte von einer Stelle an die nächste Stelle hin. Und das kann in Bezug auf die Bedeutung sein, aber auch in Bezug auf die Worte tatsächlich, wie wir gleich sehen werden. Und zwar gibt es mehrere Beweise, auch in Bezug auf die, jetzt gibt es auch Hinweise, liebe Geschwister, dass sie nicht nur Sachen hinzugefügt haben, sondern auch, dass sie Sachen tatsächlich weggelassen haben. Wer weiß, dass sie Sachen hinzugefügt haben in ihre Bücher, das heißt, sie haben Sachen geschrieben und danach gesagt, das ist von Allah. Das ist der Beweis dafür in Surat al-Baqarah, Surah 2, Vers 79, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, so wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen aufschreiben und danach sagen, das ist von Allah, um dadurch einen geringen Preis zu erkaufen. So wehe ihnen wegen dem, was ihre Hände aufgeschrieben haben, und wehe ihnen wegen dem, was sie erwerben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch in Surat Al-Ma'idah, Surah 5, Vers 15, einen Beweis gegeben, dass sie Sachen verheimlicht haben, weggelassen haben. Allah sagte, Ja, Ahl al-Kitab, O Volk der Schrift, Juden und Christen, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. Ist zu euch ein Gesandter von uns gekommen, unser Gesandter zu euch gekommen, um euch vieles zu verdeutlichen von dem, was ihr immer geheim zu halten pflegtet vom Buch. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ. Und er verzeiht vieles. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Euch ist nunmehr von Allah ein Licht und ein offenkundiges Buch gekommen. Das bezieht sich, wie gesagt, sowohl auf die Juden als auch auf die Christen, denn in ihren Schriften steht geschrieben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird, aber vieles davon haben sie verheimlicht und dem Pöbel sozusagen vorenthalten. Allah sagte in Surat al-An'am, Sura Nummer 6, Vers 91, über die Verfälschung der Tora, das Buch, das Moses alaihi wasallam überliefert bekommen hat, eingegeben bekommen hat. Allah sagte: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. Sprich, wer hat das Buch hinabgesandt, das Moses den Menschen überbracht hat, voller Licht und Rechtleitung? تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Diese Schrift, die ihr zu beschriebenen Blättern macht, die ihr offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt. Deswegen das Traurige an der Sache ist, dass die heutigen Juden und Christen eben nicht wissen, dass vieles von dem, was Jesus und Moses den Menschen gesagt hat, gar nicht mehr in ihren Schriften steht, weil es eben verborgen ist, weil die Geistlichen das eben geheim gehalten haben, um eben ihre Position zu stärken. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um einen geringen Preis dafür zu kaufen. Die Stellung, die man in diesem Leben hat, kauft man und verkauft dadurch was, das jenseits wurde. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Allah berichtet uns im Gegenzug dazu, dass der Quran al-Karim unverfälscht ist und unversehrt ist. Und dafür gibt es auch viele Beweise, unter anderem diejenigen, die natürlich im Quran al-Karim vorkommen, und wir werden uns natürlich darauf beschränken. Es gibt auch Beweise außerhalb des Koran, aber es gibt die Beweise, die uns jetzt im Lesen interessieren, sind die Beweise des Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich versprochen und er hat es auch eingehalten, dass der Koran weder verfälscht wird, noch wird irgendetwas hinzugefügt, noch wird irgendetwas davon weggenommen werden. Und Allah sagt im Koran al-Karim in Surat al-Hijr in der 9. Ayah: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir sind diejenigen, die die Ermahnung herabgesandt haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Und sobald nämlich etwas am Koran verändert würde, dann wäre Allah nicht mehr der Hüter davon, dann hätte er es nicht bewahrt. Deswegen ist es ein klarer Beweis, dass der Koran niemals verändert werden wird. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Fussilat in der 42. Ayah: La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Zu ihm kann das Falsche weder von vorne noch von hinten durchdringen oder gelangen. Es ist eine Herabsendung von einem Allweisen, einem Lobenswürdigen. Und zweifellos ist Veränderung und Worte, die nicht die Worte Allahs sind, das ist das größte Übel und die größte Falschheit und Batil, wie man auf Arabisch sagt. Warum ist der Koran bewahrt worden und warum sind die Schriften vorher nicht bewahrt worden, die Tora und das Evangelium? Der Grund ist ganz einfach: Allah subhanahu wa ta'ala hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, den Koran zu bewahren. Aber in Bezug auf die Tora und das Evangelium, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Bücher den Religionsgelehrten anvertraut. Das heißt, es war ihre Aufgabe, diese Bücher zu bewahren, und das Ergebnis, das kennen wir. Allah sagte im Koran al-Karim: بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Was ihnen von der Schrift anvertraut worden war. Also sie haben betrogen. Sie haben diese Bücher genommen und sie haben die Bücher verändert und dann den Leuten das als die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala verkauft. Und bis sogar in der heutigen Zeit bis zum letzten Jahrhundert gab es noch sogar Konzilien, wo die Geistlichen sich getroffen haben, und eines der berühmtesten war in den 80er Jahren, wo die Leute sich getroffen haben und tatsächlich Verse als Interpolationen rausgenommen haben aus der Bibel, ja, weil sie gesagt haben, diese Schrift befindet sich nicht in der ursprünglichen Schrift, der, die wir kennen, den ältesten Manuskripten, und später hat man sie nachher auch wieder hinzugefügt. Und so ist es ein Spiel, man nimmt was raus und man nimmt auch wieder was rein, je nachdem, wie es einem am besten passt. Eine Realität, die man nachlesen kann, sogar nachkaufen kann. Man braucht die Bücher nur heutzutage kaufen, und da sieht man, dass in dem einen Buch was drinsteht, was in dem anderen nicht steht. Also entweder hat der eine was hinzugefügt oder der andere hat was weggenommen. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Allah hingegen hat den Koran, hat sich das selbst zur Aufgabe gemacht, den Koran zu bewahren. Und wie das in der Realität aussieht, das wissen wir, dass Alhamdulillah der Koran al-Karim in jedem Land verbreitet ist. Und überall gibt es Menschen, die den Koran auswendig bewahrt haben und Menschen, die den Koran lehren. Und der Koran al-Karim, zum Beispiel allein schon in den heiligen Moscheen von Mekka und Medina, wird der Koran al-Karim jedes Jahr komplett einmal vorgetragen. Komplett einmal vorgetragen im Ramadan. Ja? Und die Menschen, die im letzten Jahr dabei waren, waren auch zum größten Teil im nächsten Jahr wieder dabei. Und jedes Mal hören sie den gleichen Koran. Und das ist genau das, was man Mutawatir nennt. Das heißt, es ist so oft beliefert worden, dieser Koran al-Karim, und wird so oft vorgetragen und so oft geschrieben und gedruckt, dass es gar nicht sein kann, dass irgendwo ein Fehler sich eingeschlichen haben kann, weil es absolut unmöglich ist. Und wie manche heutigen, auch atheistischen Wissenschaftler gesagt haben, sie haben gesagt, auch wenn sie nicht an den Koran glauben, aber sie sagen, wenn die Menschen damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es versucht haben, den Koran zu verändern, sie haben es nicht geschafft. Wie sollen wir es dann, Entschuldigung, umgekehrt, er hat gesagt, wenn wir es heutzutage nicht schaffen können, mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, und mit den Druckereien und mit den Medien, dass wir irgendeinen Buchstaben verändern am Koran und dass er sich sozusagen einschleicht in das Buch Allahs, wie hätten das die Menschen denn damals dann schaffen können? Und deswegen hat er gesagt, es ist ganz klar bewiesen, dass der Koran, den der Muhammad sallallahu alaihi wasallam früher gelesen hat, der gleiche ist, den die Menschen heute lesen. Der nächste Punkt ist, wir haben allgemein gesprochen über unseren Iman an die Bücher Allahs, aber es gibt noch ein paar Angelegenheiten, speziell in Bezug auf den Koran al-Karim. Erstens, wir glauben in Bezug auf den Koran al-Karim, dass seine Botschaft für alle Zeiten gilt. Also in Bezug auf die anderen Bücher haben wir gesagt, sie alle haben die Botschaft überbracht, dass niemand angebetet werden darf außer Allah. Und dass man ihm auch anzubeten hat, auf die Art und Weise, wie Allah es vorgeschrieben hat. Aber der Koran al-Karim, im Gegensatz zu den Büchern vorher, ist für alle Menschen, sogar für alle Jinn, geeignet und verpflichtend und verbindlich. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Furqan, Surah 25, Vers 1, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, den Koran, auf seinen Diener hinabgesandt hat, damit er für alle Weltenbewohner eine Warnung ist. Und alle Welten, alle, die Allah subhanahu wa ta'ala durch diesen Koran anspricht, die Menschen und die Jinn, so viel wir wissen. Allah sagte in Surah Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Mir ist dieser Koran eingegeben worden, damit ich euch damit warne und jeden, den er erreicht. Deswegen jeder Mensch, der den Koran al-Karim hört oder liest und versteht, was Allah sagt, ihn hat die Botschaft erreicht und er hat kein Argument, diesen Koran al-Karim abzulehnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch über die Jinn, in Surat al-Jinn, in den Versen 1 und 2, sinngemäß, oder erstmal auf Arabisch, قُلْ أُحْيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Sprich, mir ist eingegeben worden, dass eine kleine Schar an Jinn zugehört hatte Und sie sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Er leitet zur Besonnenheit und so haben wir an ihn geglaubt. Walan nushrika bi rabbina ahada. Und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Und das zeigt die Fitra dieser Djinn, die sie gehabt haben. Denn wieso haben sie an den Koran geglaubt? Ja, weil er zur Besonnenheit leitet. Weil der Koran zu Gutem aufruft. Jedes Buch, das zu Sinnvollem aufruft, du glaubst an diesen sinnvollen Teil, warum denn nicht? Ja? Und deswegen, der Koran ist aber sinnvoll von Anfang bis zum Ende. Alles davon ist sinnvoll und logisch und ruft zu La ilaha illallah auf. Also was ist also der Grund, warum ein Mensch den Koran ablehnt? Deswegen manche Leute denken, damit ein Mensch kein Argument mehr hat, den Islam abzulehnen, muss er ein Wunder sehen. Das ist nicht richtig. Sobald jemand den Koran erfahren hat, durch Lesen oder durch Hören, und er hat verstanden, was Allah da sagt, entweder in Arabisch oder in seiner Sprache, so hat ihn die Botschaft erreicht und er erkennt dann, dass das, was im Koran steht, übereinstimmt mit seiner eigentlichen, mit seiner eigenen Fitra, die natürliche Veranlagung, und ist deswegen verpflichtet, dieser Botschaft nachzukommen. Es kann natürlich sein, dass es andere Hinderungsgründe gibt, das muss man auch sagen, es kann natürlich sein, dass jemand ein falsches Verständnis hat, ein falsches Bild hat, dann muss man dieses Bild natürlich auch dieser Person korrigieren. Zweitens, zweite Sache in Bezug auf den Koran speziell, dass wir glauben, dass das edle Buch der Koran al-Karim alle vorigen Bücher aufgehoben hat. Und deswegen steht es keinem Menschen zu, es ist keinem Menschen erlaubt, Allah subhanahu wa ta'ala nach der Herabsendung des Koran auf eine andere Weise zu dienen, als die Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns überbracht hat. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte Allah so anbeten, wie Zakaria das gemacht hat, alaihi salam, dann sagen wir, stopp, nur wenn es übereinstimmt mit dem Koran al-Karim und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ansonsten ist diese Tat verworfen. Allah Azza wa Jal sagte nämlich in Surat Al-Imran, das ist die Surah Nummer 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie niemals von ihm angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und diese Ayah ist eine ganz klare Ayah, weil manche Leute, sie sagen, jeder Mensch, solange er glaubt an Allah und den jüngsten Tag, auch wenn er Jude ist, auch wenn er Christ ist, wird er eines Tages ins Paradies kommen. Und das ist natürlich Kufr, so eine Aussage, wo er Allah sofort bewahren. Das ist die Aussage von Menschen, die an einen Teil des Buches glauben und den anderen Teil verwerfen. Sie glauben an eine bestimmte Ayah, die sie falsch verstehen, und sie verleugnen diese Aya und haben keine Antwort auf diese Aya. Drittens, dass die islamische Gesetzgebung, also was der Koran uns übermittelt hat, einfach ist und leicht umzusetzen ist im Vergleich zu dem, was vorher an Botschaften war. Die Botschaften der Tora und des Evangelium haben, liebe Geschwister, Regelungen beinhaltet, die schwerer waren als die Regelungen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim uns überbracht hat. Und der Beweis dafür ist, in Surah Nummer 7, Surah Al-A'raf, Vers 157, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschreibend, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Er nimmt ihnen ihre Bürden und Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Es gibt einen schönen Hinweis im Koran al-Karim, was zum Beispiel den Leuten vorher viel schwerer gefallen ist, und zwar die Sache mit der Tauba. Wir kennen die Geschichte mit den Leuten, die das Kalb angebetet haben von den Kindern Israels. Und in unserer Scharia, und das ist auch eine Sache, muss man vorsichtig sein, wenn du etwas hörst aus einer alten Gesetzgebung, dann darfst du das nicht verwerfen in dem Sinne, dass du sagst, etwas Schlechtes oder ich mag das nicht. Sondern du musst sagen, stopp, das war damals richtig und heute vielleicht nicht mehr. Ja? Und es gibt nämlich ein paar Gesetze, die die Leute sagen, das ist zum Beispiel auch die Sache mit die Mut'a. dass diese Zeitehe. Die Zeitehe im Islam ist verboten. Ja? Sie galt eine Zeit lang und sie wurde, ist aufgehoben worden. Das heißt, wenn jemand das heute macht, das ist haram. Aber wenn jemand das früher gemacht hat, zu einer bestimmten Phase des Islams, da war es in Ordnung. Deswegen sag nicht, das ist eine Abscheulichkeit, sondern sag, es ist für uns heute, wer es macht, eine Abscheulichkeit. Ansonsten, wenn es zu, wenn jemand das gemacht hat zur Zeit, an der es, zu der Zeit, zu der es erlaubt war, war es eine Sache, die vollkommen in Ordnung ist. Und deswegen, der Muslim ergibt sich Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah gesagt, das ist halal, dann ist es gut. Und wenn er sagt, das ist haram, dann ist es eben schlecht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Surat al-Baqarah berichtet von den Kindern Israels, die das Kalb angebetet haben. Und was ist da passiert? Sie wollten nachher Tauba machen. Weil wie Leute, wenn jemand heutzutage, wal'iyadu billah, Schirk begeht und er möchte Tauba machen. Zum Beispiel hat er geschworen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist Schirk. Oder er hat geschworen bei seiner Mutter oder bei seinem Vater. Oder irgendeine Art von Schirk begangen. Wie macht er Tauba? Ganz einfach, liebe Geschwister. Auch sogar ein Christ, der großen Schirk begangen hat und er möchte jetzt den Islam annehmen, möchte Tauba machen. Was macht er? Naja, er macht Tauba, er nimmt den Islam an, er bereut die Sünde, die er gemacht hat, er verspricht Allah, nie wieder zum Unglauben zurückzukehren und er unterlässt den Kufr sofort. Ja, dann ist er, hat er Tauba gemacht und dann wird er Muslim und nimmt den Islam dadurch an. Und genauso der Muslim, wenn er aus Versehen oder absichtlich Schirk begangen hat und will Tauba machen, er erfüllt die Bedingungen der Tauba und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm verzeihen. Aber bei den Kindern Israels, die das Kalb angebetet haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen aufgeregt, dass sie sich selbst töten sollen. Und das ist eine Art der Tauba, die sicherlich viel anstrengender ist als jegliche andere Art. Manchen Leuten fällt das sich töten sogar einfach. Es gibt es. Manche Leute, die sozusagen nicht mehr weiterkommen in ihrem Leben oder eine Sünde erworben haben, für die sie sich schämen, dann manchen von ihnen fällt sich das Leben nehmen viel einfacher, als sich unter den Leuten nochmal blicken zu lassen. Okay? Aber das will ich nur sagen. Das heißt, es kommt auch diese Art von Tauba kann sein, sie ist für manche Leute einfach und manche Leute schwer. Aber für uns allgemein ist so eine Art der Tauba sicherlich unglaublich schwierig. Ja? Aber trotzdem, Allah hat es ihnen angeordnet und so mussten sie es machen. Insofern, wie gesagt, unsere Scharia, Alhamdulillah, ist viel, viel einfacher als die Scharia der Menschen, die vor uns gewesen sind. Und da gibt es, wie gesagt, noch viele andere Beispiele. Viertens, der Koran al-Karim, das haben wir bereits erwähnt, es geht jetzt nur, dass wir das mal punktuell auflisten. Der Koran al-Karim ist das einzige Buch, das Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt hat vor jeglicher Veränderung. Fünftens, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran einen Wundercharakter gegeben, einen unnachahmlichen Charakter gegeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Koran al-Karim einzigartig ist und niemand kann ein Buch hervorbringen, das diesem Koran gleicht. Das ist nicht möglich. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen sogar deswegen herausgefordert. Das heißt, einer der stärksten Beweise überhaupt, dass dieser Koran al-Karim das Wort Allahs ist und kein Menschenwort ist, ist nämlich die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen herausgefordert hat, ein gleiches Buch hervorzubringen. Sie sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das geschrieben. Allah sagt, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Alif Lam Mim, das Buch besteht aus Alif Lam Mim, aus den Buchstaben der arabischen Sprache. Also, bringt doch ein Buch hervor, das genauso ist wie dieser Koran, wenn es nur um diese Buchstaben geht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nämlich deswegen, مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرِ. Das heißt, sinngemäß, jedem Propheten wurde etwas gegeben, wodurch die Leute geglaubt haben. Dass jeder hat ein Wunder bekommen, ein Zeichen bekommen. Musa hat seine 9 Zeichen bekommen. Isa a.s. hat die Toten von auferweckt und vieles andere. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Er sagte, und das, was mir im Wesentlichen gegeben worden ist, ist ein Wahi. Und jetzt seit gestern wissen wir, was Wahi bedeutet. Ja? Mir ist ein Wahi gegeben worden, den Allah mir eingegeben hat, فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und deswegen erhoffe ich mir, dass ich am Tag der Auferstehung die meiste Anhängerschaft haben werde, die größte Anhängerschaft haben werde. Und dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und warum habe ich das extra übersetzt? Mir ist im Wesentlichen ein Wahy gegeben worden, der Koran in diesem Fall. Warum? Weil, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch viele andere Wunder bekommen, wie die anderen Propheten. Sichtbare Wunder, die die Leute gesehen haben mit eigenen Augen. Ja? Nur diese Wunder sind von begrenzter Dauer. Ich kann sie nicht mehr sehen. Unter anderem die Spaltung des Mondes. Die Leute haben das verlangt. Und der Mond hat sich in zwei Hälften gespalten. Die Leute haben es mit eigenen Augen gesehen. Aber diese Sache kann ich heutzutage nicht mehr sehen und nachempfinden. Außer, dass sie durch den Koran drinsteht. Das Wunder des Koran al-Karim ist eben ein bleibendes Wunder bis zum Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschheit herausgefordert, ein Buch gleicher Art hervorzubringen in drei Phasen. Die erste Phase, Allah hat sie herausgefordert, einen ganzen Koran hervorzubringen, wie diesen Koran. Allah azza wa jal sagte in Surat At-Tur, Vers 33 und Vers 34, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. Oder sagen sie etwa, er hat ihn ersonnen, er hat ihn erdichtet, sagt sie etwa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Koran erfunden. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Entschuldigung, die andere Reihe. قُلْ فَأْتُوا بِ Entschuldigung, ich bin verrutscht in einer Aya. Die erste Aya. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ. Sagen sie etwa, er hat ihn sich ausgedacht. بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Vielmehr glauben sie nicht. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. So sollen sie doch eine Aussage seinesgleichen hervorbringen, wenn sie wahrhaftig sind. Und ebenfalls sagte er subhanahu wa ta'ala, das ist die erste, sozusagen, sie sollen einen Koran hervorbringen, so wie den Koran, den Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, dann wäre es ein Beweis, dass es Menschen gemacht ist. Aber ein Mensch, der sitzt und er studiert nicht und er liest nicht und er hört nichts von den anderen und man diktiert ihm nicht und man stellt ihm eine Frage und in dem Augenblick bekommt er die Antwort, wie eingeschossen, wie ein Wahy eben, wie wir gesagt haben, ja. Dann, das kann nicht sein, dass er das selbst geschrieben hat, und das kam eben von woanders. Dann haben sie eben gesagt, dann ist er eben ein Sahir, oder sie haben gesagt, das ist von den Djinn eingegeben, und weiß nicht was. Sie haben immer irgendwelche Argumente, mit denen sie versuchen, die Leute zu überzeugen, aber sie fußen natürlich auf nichts. Und sie wissen selbst am besten, dass es nicht stimmt. Zweitens, die zweite Phase, nachdem sie die erste nicht bestanden haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sozusagen die Herausforderung erleichtert. Allah sagt in Surat Hud, Vers Nummer 13, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. Oder sagen sie etwa, er hat ihn erfunden. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dann sprich, dann bringt doch 10 Suren seinesgleichen Erfundene hervor und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Ruft an, das heißt, sucht euch Helfer, die euch dabei helfen, 10 Suren seinesgleichen hervorzubringen, wenn ihr wahrhaftig seid. Auch diese Sache haben sie nicht gemacht, und es gab ein paar natürlich lächerliche Versuche, Ayat des Koran aufzuschreiben, aber sie waren so lächerlich, dass die Leute darüber gelacht haben. Insofern haben sie nicht die Wirkung gehabt des Koran al-Karim und waren auch sprachlich gesehen nicht von dem gleichen Niveau. Und sie haben auch nichts Neues gebracht, weil der Koran al-Karim, der berichtet uns vom Jenseits. Wie soll jemand einen Koran bringen, der vom Jenseits berichtet, wenn er nicht einmal dort gewesen ist? Allah subhanahu wa ta'ala in der dritten Phase, weil sie auch diese zweite nicht bestanden haben, sagte in Surat Yunus, Surah Nummer 10, Vers 38, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. Oder sagen sie etwa, er hat ihn ersonnen. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sagen sie etwa, er hat ihn ersonnen. Sprich, dann bringt doch eine Sure seinesgleichen hervor, und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und das ist, wie gesagt, das, was man im Arabischen als Mu'jiz nennt. Mu'jiz ist eben dieser, oder I'jazul Quran, ist eben die Tatsache oder die Eigenschaft des Koran, dass er nicht nachahmbar ist. Das heißt, er hat Eigenschaften, die kein Mensch so machen kann, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie gemacht hat. Nicht einmal die kleinste Sura, die kleinste Sura besteht aus 3 Ayat, auch diese konnten sie nicht hervorbringen. Allein schon, wie gesagt, die kleinste Sura, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Erstens vom Sprachlichen könnten sie es nicht, zweitens vom Inhalt nicht. Allah sagt, Inna a'tainaka al-kawthar, wir haben dir al-kawthar gegeben. Al-kawthar ist ein Fluss im Paradies. Das heißt also, auch inhaltlich ist es ihnen nicht möglich gewesen. Und man muss auch immer dazu sagen, die Leute, die leugnen, die meisten oder einige von ihnen, sie wissen ja, dass sie lügen. Deswegen manchmal das Problem hat man, manchmal sagt man, weil die Leute, woher sollen sie denn wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen hat? Die Antwort lautet, liebe Geschwister, Allah berichtet uns im Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der weiß, was in unseren Herzen ist. Und deswegen sagt er im Koran al-Karim über Pharaon und seine Leute, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Das heißt, sie haben es geleugnet, aber sie waren sich hundertprozentig davon sicher. Das steht in Surat An-Naml. Ja? Und das ist der Pharaon. Das ist nicht der. Er ist derjenige, der gesagt hat, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Ich bin euer höchster Herr. Aber er weiß am besten, dass es gelogen ist. Er sagt, أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Gehört mir denn nicht das Reich Ägyptens? Und diese Flüsse fließen unterhalb von mir. Ja, das hat er gesagt. Nur er weiß selbst, dass es gelogen ist. Er weiß am besten. Er kann sich das zwar einreden, aber er weiß, dass es gelogen ist. Und deswegen, jeder Mensch muss sich selbst gegenüber ehrlich sein. Das heißt, jemand fragt dich, das ist der Koran. Ja, wieso ist das der Koran? Erstmal auch fragen, ja, was davon stimmt nicht mit deinem Herzen überein? Was davon stimmt nicht mit deiner Fitra überein? Warum lehnst du es ab? Es kann sein, dass er dir sagt, ich glaube sehr wohl an die ursprüngliche Botschaft, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ich habe damit kein Problem. Viele sagen das. Ich habe damit kein Problem. Aber es gibt die und die Stelle im Koran, die mir nicht gefällt. Also dann hat er etwas mit meiner Shubha. Er hat sozusagen ein kleines Problem, das man natürlich versucht zu beseitigen. Es kann natürlich sein, dass man ihm bestimmte Dinge eingeredet hat, dass man ihm sagt, es kann doch gar nicht sein, dass dieses Buch von Allah kommt, wenn da das und das und das drin steht. Versteht ihr? Muss man eben vorsichtig sein, sagen, stopp, Achi, und versucht man dieses Problem natürlich erstmal zu lösen. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sogar im Koran al-Karim, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Das heißt, sprich, wenn die Menschen und die Djinn sich zusammensäßen, um ein Buch hervorzubringen, wie dieser Koran, so würden sie es niemals schaffen, selbst wenn der eine dem anderen dabei hilft. Das ist natürlich eine interessante Sache, weil selbst wenn man sich versammelt, stimmt, du versammelst dich mit 10 Leuten und versuchst etwas zu schreiben. Versucht euch mal erstmal zu einigen über einen Text, den ihr als Herausforderung präsentieren wollt. Der eine wird sagen, nee, Achi, das und noch hier was hinzu. Achi, nicht, das sind ja keine Muslime, bitte, das war. Aber der wird eine sagen, pass auf, nee, hier musst du was ändern. Nee, ich finde das besser, ich finde das so, ich finde das so. Das heißt, du wirst dich nicht einmal einigen können. Und wenn du dich einigen könntest mit allen Menschen, würdest du es nicht schaffen. Und die Djinn, Allahu a'lam, ob du dich mit den Djinn einigen können wirst. Ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist nicht einmal möglich. Und alleine wirst du es schon gar nicht hinbekommen. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala, die sechste Eigenschaft, die in Bezug auf den Koran al-Karim zu glauben ist, ist, dass, liebe Geschwister, der Koran al-Karim alles uns verdeutlicht hat, was wir in diesem und nächsten Leben brauchen. Der Koran al-Karim hat uns alles deutlich gemacht, was wir in diesem Leben und im nächsten Leben brauchen. Ja? Das heißt, der Koran hat nichts ausgelassen von dem, was wir brauchen, um erfolgreich sein zu können in diesem Leben bzw. im nächsten Leben. Denn dieses Leben ist ja nur ein Feld. Ist ja nur ein Feld, das man bebaut, und im nächsten Leben erntet man, was man angepflanzt hat. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran al-Karim, in Surah al-Nahl, Surah 16, Vers 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Wir haben auf dich die Schrift hinabgesandt, als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Muslime, für die gottergebenen Menschen. Und Allah sagt in Surah Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers Nummer 38, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Wir haben im Buch nichts ausgelassen. Wenn sich das bezieht auf Allah al-Mahfuz, dann steht da tatsächlich drin, alles steht drin, ausnahmslos, sogar dass wir gerade hier sitzen, steht in diesem Buch drin. Aber wenn damit der Koran Karim gemeint ist, dann ist damit gemeint, dass nichts ausgelassen ist, was der Mensch braucht, um rechtgeleitet zu sein, um ins ewige Paradies im nächsten Leben eintreten zu können. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts vergessen, den Menschen zu überbringen, sondern im Koran steht alles drin. Deswegen, diese Sache, liebe Geschwister, ich wiederhole noch einmal, was ich letztes Mal gesagt habe und öfter wiederhole. Das ist eine einfache Angelegenheit. Du und ich, wir sagen Alhamdulillah. Das ist ganz einfach, nichts Besonderes. Ist doch klar, dass im Koran alles drinsteht. Kann ja nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala was weglässt, oder? Okay. Aber glaubt mir, es gibt Menschen, die das gesagt haben. Es gibt Menschen, mit denen du genau mit diesem Argument argumentieren kannst. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, dass es andere Glaubensinhalte gibt. Wir haben 6 Imansäulen, richtig? Manche Leute sagen, es gibt noch eine andere. Sie sagen nicht 7, sie sagen sogar, dass diese 6 nicht mal so entscheidend sind. Okay? Aber es gibt andere, die sagen, es gibt andere Glaubensinhalte, die so wichtig sind, dass wenn du nicht daran glaubst, bist du ein Kafir. Und du musst daran glauben, um ein Muslim und ein Mu'min zu sein. Aber wo ist das im Koran? Steht nicht drin. Das ist die Katastrophe. Als hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Buch gegeben und gesagt, es ist eine Rechtleitung für euch, wir halten uns dran und dann nehmen jetzt, so heißt es, Edge, wie sagt man Edge, ihr habt, eine Säule vergessen, die habe ich manchen Leuten mitgeteilt, euch im Koran halt nicht, tut mir leid, aber müsst dann leider in die Hölle gehen. Ja? Und wie gesagt, das ist die Aqida von manchen Sekten und die ist so einfach zu widerlegen, indem wir das glaubt, was Allah gesagt hat. Er hat uns alles klar dargelegt. Ja, wo ist diese Sache, von der gesagt hast, wenn du nicht dran glaubst, bist du in der Hölle? Wo steht es im Koran, damit ich dran glaube? Kann doch nicht sein. Achtens, dieser Koran al-Karim beinhaltet quasi die Zusammenfassung von dem, was in den Büchern vorher stand. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir, das ist in Surah Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 48, wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, als Bestätigung dessen, was vorher war an Büchern und als Wächter darüber. Der Koran hat die Wächterfunktion und bestimmt letztendlich, was natürlich aufgehoben ist und was nicht. Und deutlicher heißt es in einer anderen Ayah, Allah sagt in Surah Al-Shura, Vers Nummer 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله سبحانه وتعالى sagte, vorgegeben oder gesetzlich gemacht hat Allah euch von der Religion dasselbe, was er auch Noah anbefahl und das, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und das, was wir Abraham anbefahlen und Moses und Jesus. An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Und zwar setzt die Religion um, sinngemäß übersetzt, und unterscheidet euch darin nicht. Und Allah subhanahu und die das war die siebte, ne? Siebte Angelegenheit. Die achte, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran zum Gedenken und zum Auswendiglernen einfach gemacht. Subhanallah. Wenn wir den Koran vergleichen mit den Fragmenten, die noch übrig sind aus den Büchern der Menschen vor uns, dann sehen wir, wieso die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernt den Koran auswendig und es fällt ihnen leicht. Du nimmst die Seite, du schaffst innerhalb weniger Minuten eine ganze Seite auswendig zu lernen. Und warum gibt es so viele Leute, die Hafiz sind, warum aber Allah Azza wa Jal den Quran al-Karim leicht gemacht hat zum Auswendiglernen. Allah sagte, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Wir haben das Buch leicht zum Bedenken gemacht, leicht zum Lesen gemacht, leicht zum Auswendiglernen gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Und wenn wir das vergleichen mit den Gemeinschaften der Juden und den Christen, wer von ihnen lernt schon ihr Buch auswendig? Okay, ihre Bücher sind natürlich von der Menge her, die Bibel ist viel größer. Okay, bleiben wir beim Neuen Testament, bei den Christen. Nur das Neue Testament kann man grob über 5 Daumen sagen, es ist so groß wie der Koran al-Karim. Okay, bitte nicht beim Wort nehmen, das ist jetzt eine Schätzung, wie gesagt, Pi mal Daumen sagen. Diese Menge, wer von Ihnen lernt es auswendig? Niemand. Taib, das sind 4 Evangelien und noch viele andere Bücher. Wer lernt ein Evangelium auswendig? Niemand. Warum? Ganz einfach, weil es hat keinen Wundercharakter. Es sind nicht die Worte Allahs, ganz einfach. Ich weiß, dass es die Übersetzung ist. Wer von uns ist motiviert, die Übersetzung in der deutschen Sprache auswendig vom Koran? Ich will das Original. Das Original, weil das hat Allah gesagt. Alles andere, wenn es schon in der Einleitung steht, dass es nicht von Allah ist, in der Einleitung von dem Evangelium steht drin, das ist nicht von Allah. In manchen steht am Anfang drin. Dann wie beim Lukas-Evangelium. Dann wie soll man dann glauben, wie soll man dann motiviert sein, diese Worte überhaupt auswendig zu lernen? Neuntens, liebe Geschwister, der Koran al-Karim beinhaltet die Erzählungen der Gesandten und Gemeinschaften vor uns. Zumindest viele der Gemeinschaften, wie gesagt, vor uns. Warum? Weil es eben das abschließende Buch ist. So erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen, die vorher ebenfalls besucht worden sind von Gesandten, aber danach die Botschaft abgelehnt haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Sie haben die Botschaft abgelehnt und so ist das Ende, so wie man es eben im Koran berichtet bekommen hat. Und Allah sagt im Koran al-Karim, وَكُلَّن نَخُصْ, das ist in Surat Hud, Vers 120, Sura Nummer 11, Vers 120, وَكُلَّن نَخُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, womit wir dein Herz festigen. Denn der Mensch, liebe Geschwister, durch die Geschichten der Menschen vor uns, wird sein Herz gefestigt. Warum? Weil er sieht, wie war es denn, wenn ein Gesandter mit der gleichen Botschaft kam, wie mit zu euch, oh ihr Leute von Quraysh. Was ist mit ihnen passiert? Schaut die Orte an, denen sie gewohnt haben, in Mada'in Salih, und dann wisst ihr, wie das Ende dieser Menschen war, und genauso wird es euch ergehen. Und eine geschichtliche Tatsache kann man nämlich nicht leugnen. Ich kann leugnen, was in der Zukunft passiert, aber ich kann nicht etwas leugnen, was ich mit eigenen Augen sehen kann. Dann, liebe Geschwister, die 10. und letzte Angelegenheit für heute ist eben, dass der Koran al-Karim das letzte aller Schriften ist, die Allah subhanahu wa ta'ala hinabgesandt hat und den Menschen als Barmherzigkeit offenbart hat. Und der Koran al-Karim, nach ihm wird es kein weiteres Buch mehr geben. Und das ist Alhamdulillah eine Erleichterung auch für uns Menschen. Denn die Menschen vorher, liebe Geschwister, wie es überliefert wird bei den Kindern Israels, manche von ihnen haben die Propheten gefragt, ja, wie sollen wir denn wissen, wenn jemand kommt, ja, der behauptet, ein Prophet zu sein, wie sollen wir denn wissen, ob er die Wahrheit spricht? Wie sollen wir das wissen? Dann sagten sie, dann die Antwort lautet eben sinngemäß, wenn er zu La ilaha illallah aufruft. Wenn er zu La ilaha illallah aufruft und die Gesandten bestätigt, die vorher waren, Alhamdulillah, dann ist die Sache klar. Aber wenn er etwas Neues bringt, dann wisst ihr, dass er gelogen hat. Aber bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Sache ist uns einfacher. Jeder, der kommt und behauptet, ein Prophet zu sein, ist ein Lügner und die Sache ist erledigt. Und deswegen muss er, und natürlich gab es in der Geschichte Leute, die es behauptet haben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ja auch angekündigt, dass es 30 Lügner geben wird in seiner Umma, die behaupten alle, sie werden ein Prophet. Und damit sie eben ihre Behauptung bestätigen, müssen sie erst einmal Tahrif machen. Müssen sie erst einmal was? Verfälschen. Sie verfälschen entweder die Bedeutung des Koran al-Karim oder sie schmeißen Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam weg. Und das ist natürlich ein schönes Prophetentum, das eben nicht bestätigt, was vorher war, sondern leugnet plötzlich, was vorher gewesen ist. Also sind sie ja klare Lügen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte das in mehr als einer Stelle klar und deutlich, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Gesandten ist, wie in Surah Al-Ahzab Allah sagte, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad war nicht der Vater irgendeines von euch Männern, sondern er war der Gesandte Allahs, oder er ist der Gesandte Allahs und der letzte aller Propheten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.